Oh ja, Jesus, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns deine Herrlichkeit eröffnet hast. Jesus, danke, dass in deinem Wort die Kraft ist, Herr, die uns diesen Raum, diese Räume der Herrlichkeit eröffnet haben, Herr. Danke, Herr, für dein Wort, Herr, das ausgeht in Kraft, Herr, in dieser Zeit, Herr. Und es uns Räume um Räume um Räume in deine Herrlichkeit eröffnet, Herr. Und Herr, wir gehen immer tiefer hinein. Und wir strecken uns aus nach Dimensionen in den Dimensionen, nach Herrlichkeiten in den Herrlichkeiten. Ah, wir danken dir, Jesus. Ah, wir danken dir, Jesus, dass du jetzt in dieser Zeit aus deiner Herrlichkeit heraus Neues wirkst. Oh, siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht, sagt Gott jetzt. Und Vater, wir beten heute Abend ganz besonders aus deiner Herrlichkeit für deinen ganzen Leib hier in Deutschland, Herr. Herr, für alle Kirchen und für alle Gemeinden, Herr. Herr, dass ein neuer Hunger auf deinen Leib kommt, Herr. Ein neuer Hunger nach mehr von dir, ein neuer Hunger, Herr. Nach deinem frischen Wirken, Herr, ein Erkennen. Du wirkst Neues in dieser Zeit. Du hast Neues in dieser Zeit. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gieß dein Geist aus auf deinen ganzen Leib, auf deine Kirche hier in diesem Land und in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein und überall in Europa, Herr. Gieß dein Geist neu aus, Vater. Oh, den Geist des Hungers, den Geist des Ausstreckens. Oh, Shekara, der Geist des Erkennens, dass du Neues wirkst, dass du bereits Neues eröffnet hast und dass du kommst mit großer Schnelligkeit, um die ganze Erde zu bedecken mit deiner Herrlichkeit, so wie die Wasser die Meere bedecken, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wir segnen unsere Nation, Herr. Wir segnen Deutschland. Und wir segnen auch Österreich und die Schweiz und jede Nation in Europa, Herr. Und Herr, wir setzen diesen neuen Zug hin zu dir frei, Vater. In unseren Nationen, Herr. Diesen Zug hin zu Gott, Herr. Herr, wir sagen, der Zug weg von Gott ist abgefahren. Und der Zug hin zu Gott fährt jetzt an. In Jesu Namen, in einer neuen Dimension, Herr. Wir setzen es frei, Vater. Wir setzen es frei. Einen neuen Zug hin zu dir. Komm, streck dich aus im Geist, weil das ist wichtig. Gott möchte wirklich auf... Weißt du, das ist der Punkt. Diese Welt ohne Gott ist verwirrt und kann nicht anders sein als verwirrt. Das Einzige, was die Verwirrung ändern kann, weißt du, das Einzige, was die Verwirrung ändern kann, sind nicht in erster Linie Christen, die sich politisch engagieren oder sonst irgendwie, obwohl du das natürlich kannst und das ist gut, aber das ist nicht das, was wirklich die Wende bringt, sondern was wirklich die Wende bringt, ist ein neuer Zug hin zu Gott, ist ein neuer Hunger hin zu Gott, ist ein neues Wirken des Geistes, ist ein neues Öffnen der Räume der Herrlichkeit über unserem Land, ist ein neues Ausstrecken, ist ein neues Bewusstsein. Jawohl, wir brauchen verzweifelt Gott, wir brauchen verzweifelt mehr von Gott, wir brauchen nicht nur ein bisschen mehr. Danke, Vater, dass du wirklich dieses Sicherheitsspielen in deinem Leib wegnimmst, Herr. Diese Sicherheit, ja, alles ein bisschen, nur nicht zu extrem und alles ein bisschen gedeckelt und ein bisschen eingegrenzt und ein bisschen unter der Oberfläche und ein bisschen unter der Decke. In Jesu Namen, Herr, wir zerbrechen diese Geister von Lauheit, wir zerbrechen diese Geister von Angst, wir zerbrechen diese Geister von Religion, in Jesu Namen, von Tradition. Und wir setzen frei eine neue Entschiedenheit in deinem Leib zuerst, in allen Kirchen und in allen Gemeinden, Herr. Herr, dass ein Sog entsteht, Herr, ein Sog entsteht raus in die Welt, ein Sog entsteht, der die Menschen zurückzieht zu Gott, zurückzieht zu dir, Jesus. Eine neue Begeisterung, zu dir hinzulaufen und deinen Willen zu erkennen, Herr, anstatt dem eigenen Verstand oder den eigenen Fähigkeiten zu folgen, Herr. Oh, wir setzen es frei, Vater, aus deiner Herrlichkeit, als Söhne der Herrlichkeit, Herr. Und wir danken dir, Vater, dass wir genau in dieser Zeit leben dürfen, in der du wirklich die Söhne und Töchter Gottes aktivierst, aus der Herrlichkeit, Herr. Herr, da wo der natürliche Mensch sagen könnte, oh, was kann dieser Welt noch helfen? Was kann diese Welt noch in ihrer Verwirrung und in ihrem Durcheinander noch aufrechterhalten? Da hast du bereits deine Geheimwaffe vorbereitet, Vater. Halleluja. Ja, es sind viele Geheimwaffen, weil es sind viele Söhne und viele Töchter, die jetzt aktiviert werden in dieser Zeit. In Herrlichkeit. Und das ist die Geheimwaffe Gottes. Die in Herrlichkeit offenbar werdenden Söhne und Töchter. Das ist die Geheimwaffe Gottes. Mit der hat der Teufel nicht wirklich gerechnet. Er ahnt etwas, deswegen gebärdet er sich noch mal ein bisschen. Er ahnt sein Ende. Das heißt, er weiß, dass er nur noch eine kurze Zeit hat. Aber jetzt bist du da. Amen. Halleluja. Jetzt sind wir da. Jetzt sind die Söhne und Töchter da. Und sie gehen nicht in Religion und sie gehen nicht in Tradition, sondern sie gehen in Herrlichkeit. Und sie gehen in der Kraft Gottes. Und sie gehen im Wort Gottes. Und sie gehen in der Realität des Geistes. Halleluja. Halleluja. Das bist du. Amen. Das bist du. Halleluja. Sag mal zu dem, der neben dir steht oder sitzt, sag mal, das bist du. Und es werden noch viel mehr kommen, so wie du. Weil das Wort Gottes sagt, der Kleinste wird zu Tausenden werden und der Geringste zu einer ganzen Nation. Also sag mal zu jemand neben dir, du multiplizierst dich. Aus einem werden viele. Eine Bewegung der Söhne und Töchter. Einer zieht den anderen. Einer inspiriert den anderen. Und so spricht sich's rum wie ein Lauffeuer. Ja, Gott tut Neues in dieser Zeit. Und seine Herrlichkeit ist ausgegossen und der Himmel ist offen wie nie zuvor. Gerade auch hier in Deutschland. Halleluja. Und wir brauchen als Christen alles andere tun, als unseren Kopf in den Sand stecken. Sondern wir strecken unseren Kopf hoch. Amen. Hoch, weil wir wissen, wir sind Könige und Priester. Halleluja. Wir wissen, der in uns ist, ist viel stärker als der, der in der Welt ist. Halleluja. Schicki. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, dass du deine Söhne und Töchter zurüstest in dieser Zeit, Herr. Auch speziell durch diese Glory Life Schule, Herr. Diese Herrlichkeitslebensschule, Herr. Danke, dass du uns zurüstest, Herr. Herr, zu erkennen, was es heißt, in der Herrlichkeit Gottes zu leben, Herr. Und es nicht nur zu erkennen, Herr, sondern in dieser Herrlichkeit dieser Welt zu dienen, Herr. Und es fließen zu lassen und diese Welt zu verwandeln, Herr. In Jesu Namen, Herr. Wir preisen dich, Herr. Danke, Herr, dass du uns zum Herrlichkeitsleben bestimmt hast und dass du uns zum Herrlichkeitsdienst bestimmt hast. Oh, Heiliger Geist, inspiriere uns, lehre uns und aktiviere uns. Heute Abend, ich setze euch diese Kraft der Aktivierung frei in unserer Mitte. Diese Kraft der Aktivierung der Söhne Gottes. Komm, streck die mal aus, weil jetzt beginnen wir immer mehr zu aktivieren. Halleluja. Diese Kraft der Aktivierung Gottes. Aktivierung, die Herrlichkeit nicht nur für dich selber zu genießen und zu leben, sondern Aktivierung, die Herrlichkeit Gottes fließen zu lassen. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wow, empfang es in Jesu Namen. Ashakaria bandororobo. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Ja, Herr, hier sind wir, Herr. Sende uns. Oh, sag mal, hier bin ich, Herr. Sende mich. Amen. Amen, Amen, Amen, Amen. Halleluja. Geben wir mal Jesus einen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für Aktivierung. Danke für Inspirierung und danke für Aktivierung, Herr. Danke, Jesus. Halleluja. Wir preisen dich. Halleluja. Amen. Amen. Jetzt darfst du Platz nehmen. Halleluja. Und dann gehen wir gleich direkt weiter. Wir sind schon richtig halb drin in der ersten Stunde. Also gehen wir einfach direkt weiter da drin. Halleluja. Ah, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Halleluja. Halleluja. Heute Abend ist die zweite Stunde des zweiten Teils der Grundlagenlehren zum Thema Herrlichkeit. Der erste Teil war Grundlagen des Herrlichkeitslebens. Der zweite Teil heißt Grundlagen des Herrlichkeitsdienstes. Du bist dazu bestimmt zum Werk des Dienstes. Gott hat gesetzt Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen zum Werk des Dienstes. Eine Herrlichkeit Gottes, die nicht weitergegeben wird, ist auf die Dauer ein abgestandenes, ranziges Öl. Könntest du damit vergleichen oder mit einer langsam verglimmenden Funzel oder wie auch immer. Ist jedenfalls nicht so das, wonach du dich sehnst. Amen. Sondern du möchtest immer frisch sein in dieser Herrlichkeit. Amen. Du möchtest immer frisch sein in dieser Dimension. Und du bist dann frisch, wenn es aus dir fließt. Immer wenn es fließt, wird es wieder neu frisch. Halleluja. Das Wirken Gottes ist keine Einbahnstraße und ist keine Sackgasse, sondern das fließt. Das fließt durch. Halleluja. Da hatten wir das letzte Mal begonnen und ich hatte begonnen damit, Grundlagen des Herrlichkeitsdienstes, Tools, die Gott uns gegeben hat, um dieses Herrlichkeitsleben, das wir uns ja bewusst gemacht haben, das in uns ist und das in uns lebt. Wie gesagt, ich habe es letzte Mal schon gesagt, diese Grundlagenlehre von mir, die wird noch länger auch online zur Verfügung stehen, auch für alle die sich jetzt neu anmelden. Die anderen Videos werden ja immer nach 2 Monaten gelöscht, also runtergenommen aus dem Download-Bereich. Aber diese Grundlagenlehre wird noch bleiben, sodass du es dir noch anschauen kannst und noch durchschauen kannst, wenn du auch neu jetzt dazugekommen bist, weil wir begrüßen auch alle, die neu sind. Ist heute Abend jemand hier, der neu ist oder sind nur online neu? Ist heute Abend hier jemand, der neu in der Schule dabei ist, der zum ersten Mal in der Schule, Glory Life Schule dabei ist? Okay, ihr wart alle schon mal da. Halleluja. Okay, also begrüßen wir die über online neu dabei sind, weil jede Woche melden sich neue Leute an. Halleluja. Also das war jetzt speziell für dich. Und jetzt möchte ich einfach weitergehen mit der ersten Grundlage. Da haben wir das letzte Mal begonnen und das möchte ich heute zum Ende führen. Die erste Grundlage für unseren Dienst als Herrlichkeitssöhne, die erste Grundlage, um die Kraft Gottes den Menschen zu vermitteln, die erste Grundlage, um zum Beispiel die Herrlichkeitswunder zu den Menschen zu bringen, Heilung zu den Menschen zu bringen, Befreiung, Erlösung zu den Menschen zu bringen. Die erste Grundlage, die Gott uns gegeben hat, das erste Tool, das Gott uns gegeben hat, ist sein Wort. Amen. Sag nochmal sein Wort. Ich habe euch das letzte Mal bereits gesagt, dass sein Wort in sich selbst, das lehrt uns die Bibel, sein Wort hat in sich selbst bereits die Power, alles zu verändern. Amen. Paulus hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ja, das ist sein Wort des Evangeliums. Immer wenn wir von seinem Wort sprechen, dann sprechen wir von seinem Wort des Evangeliums, weil davon ist die ganze Bibel durchdrungen. Die ganze Bibel kann nur verstanden werden vom Wort des Evangeliums aus, richtig verstanden werden. Du kannst alles Mögliche da drin verstehen, aber ja, das ist tatsächlich so. Ich hab schon manchmal gestaunt, was manche Leute in der Bibel lesen. Frage ich mich, lesen die die gleiche Bibel? Der Punkt ist, alles kommt in den richtigen Platz, wenn du es vom Wort des Evangeliums her verstehst. Und Reformation, und wir sind in einer Zeit nicht nur der Erweckung, sondern auch der Reformation. Reformation heißt, das Evangelium kommt wieder an den Platz, an den es hingehört, nämlich ins Zentrum der Verkündigung. Und dieses Evangelium hat in sich selber, sagt Paulus, die Kraft, jedem, der daran glaubt, das Heil zu bringen. Ja, Römer 1, 16, ich habe es das letzte Mal zitiert. In sich selbst hat das gesprochene Wort Gottes, das Gepredigte, das Gelesene, das Verstoffwechselte, das Gesprochene, das in Gedanken, das mit Worten laut gesprochene Wort Gottes, hat die Kraft, tatsächlich jedem Menschen das Heil zu bringen, der daran glaubt. Amen. Wo es sich mit Glauben verbindet, setzt das Wort in sich selber die Kraft Gottes frei. Ich habe euch Jesaja 55 das letzte Mal zitiert, sein Wort wird nicht leer zurückkommen. Andere Stelle gebe ich dir heute noch zusätzlich, kannst du dir noch notieren, Lukas 1, 37, wo es heißt, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Das heißt, da ist immer Kraft im Wort. Amen. Sag mal Kraft. Kraft. In dem Wort. Amen. Genau. Immer Kraft in dem Wort. Halleluja. Johannes 15, 17 sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, ja, meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, aus seinem Wort heraus. Wenn sein Wort in dir ist, wirst du bitten, was du willst und es wird von meinem Vater im Himmel für euch erschaffen werden. Halleluja. Es heißt, mit anderen Worten, du kannst es so zusammenfassen, soweit waren wir das letzte Mal bereits gekommen, das Wort Gottes ist die solide Grundlage für einen dauerhaften Wandel in göttlichem Wohlergehen in jedem Bereich. Ja, weil das Heil, dieser Begriff Heil, das hatte ich das letzte Mal schon gelehrt, dieser Begriff Heil bedeutet ja Wohlergehen in allen Bereichen. Es bedeutet geistliches Wohlergehen, es bedeutet seelisches Wohlergehen, es bedeutet körperliches Wohlergehen, es bedeutet auch Wohlergehen, was die natürlichen Dinge in dieser Welt angeht. Es bedeutet in allen Bereichen göttliches Wohlergehen. 3. Johannes 2, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist, so wie es auch deiner Seele wohl geht. Das heißt, in allen Bereichen hat das Wort Gottes die Kraft, Wohlergehen zu schaffen. Es ist die Kraft, die Wohlergehen schafft. Es ist die einzige Botschaft der Welt, die nur Gutes hervorbringt. Ohne Nebenwirkungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen brauchen Sie keinerlei Packungsbeilage lesen und Sie brauchen auch nicht Ihren Apotheker fragen. Ja, weil es gibt keine Packungsbeilage. Ja? Johannes hat schon gesagt, wer diesem Wort noch irgendwas hinzufügt oder wegnimmt, der sei verflucht. Also Packungsbeilagen kommen zur Seite. Amen. Halleluja. Je stärker das Bewusstsein des Wortes in dir ausgeprägt ist und je stärker es sozusagen dich durchdringt, umso mehr wird das, was das Wort dir verheißt, zur Realität. Und je stärker Menschen um dich herum vom Wort Gottes, das sie durch dich wiederum, wenn du ein Sohn Gottes bist, kennenlernen, berührt werden, umso stärker wird auch ihr Leben verwandelt werden. Das heißt, du kannst davon ausgehen, weißt du, du musst nicht denken, oh ja, ich bin nicht so gesalbt wie der Pastor Georg oder wie der Prediger oder wie der und der, ich bin nicht so gesalbt, wenn ich jetzt mit dem rede da in meinem Arbeitsplatz oder in meiner Nachbarschaft oder mit irgendjemand, dann hat es ja nicht diese Kraft, es ist ja nicht das Gleiche. Ja, am besten ich sag gar nicht viel und ruf gleich den Pastor an und lass ihn mit den Leuten reden oder wie auch immer, verstehst du? Weißt du, vom Bewusstsein her meine ich jetzt, das kannst du ja gar nicht immer, aber vom Bewusstsein her, verstehst du, das ist ein falsches Denken, weil allein, weißt du, ganz egal, ob du, was jetzt deine Berufung ist im Leib Christi oder was deine Setzung ist im Leib Christi, allein das Wort Gottes auf deinen Lippen hat die Power, die Menschen um dich herum zu verwandeln. Jesus hat gesagt, du bist wie ein Sämann, der den Samen des Wortes aussät. Und es fällt nicht immer auf den guten Boden, weil die Leute sind unterschiedlich, aber vieles davon wird auf guten Boden fallen und dort wird es Frucht bringen, weil es in sich selber die Kraft hat, Frucht zu bringen. Amen. Auf deinen Lippen ist Same, wenn du ihn aussäst. Das ist, ja, ist genauso, wenn du hast eine Handvoll Bucheckern, jetzt nehme ich mal als Beispiel. Bucheckern sind Buchensamen. Hast eine Handvoll Bucheckern. Wenn du diese Handvoll Bucheckern irgendwo auf den Boden wirfst, dann kannst du davon ausgehen, wenn es eine ganze Handvoll ist, kannst du davon ausgehen, mindestens 2, 3 von denen werden irgendwann ein Keimling hervorbringen. Vielleicht nicht alle, manche werden nicht aufgehen, die werden verfaulen oder was auch immer. Aber du kannst davon ausgehen, irgendwo wird ein Buchenkeimling aufgehen. Und genauso bist du, wenn du das Wort Gottes austeilst und wenn du das Wort Gottes weitergibst. Ja? 1. Korinther 1, Vers 18. Das Wort vom Kreuz, heißt es, ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Amen. Das Wort des Evangeliums ist das Wort des Kreuzes. Das kannst du immer, da kannst du ein Ist-Gleichzeichen dazwischen schreiben. Das Wort des Evangeliums ist das Wort des Kreuzes. Was ist das Wort des Kreuzes? Das Wort des Kreuzes ist das Wort dessen, was am Kreuz von Golgatha, als Jesus Christus dort hing im Sichtbaren, was dort am Kreuz von Golgatha, als du im Sichtbaren ihn verbluten sehen konntest, was dort in dem Moment im geistlichen Raum passiert ist. Das ist die Definition des Wortes vom Kreuz. Weißt du, manche denken, das Wort vom Kreuz ist, ja, ich gehe zu jedem hin und sage, jeder muss sein Päckle tragen. Das ist nicht das Wort vom Kreuz. Oder das Wort vom Kreuz ist auch nicht, trag dein Kreuz oder so irgendwas. Verstehst du, das ist nicht das Wort vom Kreuz an sich, sondern das Wort vom Kreuz ist, genau definiert, ist die Botschaft dessen, was für den römischen Hauptmann, der Jesus gekreuzigt hat, nicht sichtbar war, was für die Menschen, die drumherum standen, in dem Moment nicht sichtbar war, aber was sehr real im Geist genau in dem Moment passiert ist, als Jesus dort am Kreuz hing. Amen. Wenn du dir dessen bewusst wirst, wenn ein Mensch, und ich spreche jetzt nicht nur von dir, sondern auch denen, den du dienst, weil du bist ja, wirst ja hier zugerüstet, um ein Herrlichkeitsdiener zu sein. Du wirst hier zugerüstet, um anderen dieses Wort vom Kreuz weiterzugeben. Wenn durch dich anderen Menschen dieses Wort vom Kreuz für irgendeinen Bereich ihres Lebens bewusst wird, dann hat das die Kraft, in diesem Bereich in ihrem Leben vom Minus zum Plus zu verwandeln. Amen. Das ist das, was Paulus sagt. Ich drücke es einfach mit ein bisschen anderen Worten aus. Amen. Das ist Römer 1, 16, was er da sagt. Okay? Das heißt, wenn du das Wort verkündigst, das Wort vom Kreuz, das Wort des Evangeliums verkündigst, weitergibst, dann malst du den Menschen vor Augen, was sie vom Sichtbaren her nicht beurteilen könnten, wenn sie sich Jesus am Kreuz anschauen, weil es im Geist passiert ist, damals vor 2000 Jahren und somit in alle Ewigkeit passiert ist. Amen. Also schauen wir es uns mal an. Du malst ihn vor Augen zum Beispiel oder sagen wir so, wenn du im Sichtbaren Jesus angeschaut hast vor 2000 Jahren, als er dort am Kreuz hing und es waren ja einige dabei, die es gesehen haben, dann schreibt zum Beispiel der Jesaja, der das vorausgesehen hat. Ja, der hat's vorher gesehen. Hunderte von Jahren hat er's vorher gesehen. Das Interessante ist, dass Jesus, die Bibel sagt, Jesus ist das vor Grundlegung der Welt geschlachtete Lamm Gottes. Das heißt, das Kreuz war immer. Deswegen konnte auch David Jesus am Kreuz sehen. Deswegen konnte David sich sogar so mit Jesus identifizieren, dass er Psalm 22 schreiben konnte, wo er selber sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und er im Prinzip den ganzen Psalm über beschreibt er, wie man sich am Kreuz fühlt, obwohl er selber gar nicht am Kreuz war. Aber er konnte das sehen im Geist, weil es vor Grundlegung der Welt bereits passiert war. Nur vor 2000 Jahren, als die Zeit erfüllt war, kam es ins Sichtbare. Da kam es ins Sichtbare. Da wurde es sichtbar. Trotzdem standen Menschen drumherum, die sahen es im Sichtbaren und haben nicht verstanden, was im Unsichtbaren passiert ist. Wenn du von Neuem geboren wirst, dann verstehst du und du verstehst immer mehr, was tatsächlich passiert ist. Ja, und dann schauten sie damals Jesus an, vor 2000 Jahren, und es heißt in der Cross-Reference Bible, wird so übersetzt, Jesaja 52, als Jesaja das gesehen hat, sagt er, die Menschen waren so sprachlos, denn sein Aussehen war so entstellt, als wäre er kein Mann, und sein Körper sah aus, als wäre er kein Mensch. Das war das, was sie sahen. Das war das, was sichtbar war. Weiter, Jesaja 53, 2, er hatte keine Gestalt und keine Pracht, die wir angesehen hätten, und kein Aussehen, das uns gefallen hätte. Er war verachtet und von den Menschen verlassen, ein Mann der Schmerzen und mit Krankheit bekannt, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Hier hast du das Bild des Gekreuzigten, so wie es die Menschen, auch der durchschnittliche Jude, vor 2000 Jahren wahrgenommen hat. Ja, wir haben ihn nicht geachtet. Warum haben die Juden ihn nicht geachtet? Weil ihr Gesetz ihnen gesagt hat, verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Mit anderen Worten, als Jesus am Kreuz hing, war er in den Augen der Menschen der absolute, ultimative Versager. Amen. Das war der Letzte, den man noch als den Messias hätte ansehen können, aus Sicht der Juden. Und doch hat Jesaja genau das vorausgesehen. Amen. Verflucht ist, wer am Kreuz hängt. Und doch, was vor Augen war, was im Sichtbaren vor Augen war, war nicht die Realität, was im Geist passiert ist. Amen. Und deswegen lesen wir weiter. Jesaja 53, ab Vers 3. Wir haben ihn nicht geachtet, war der Schluss von Vers 3, wir haben ihn nicht geachtet. Aber jetzt kommt Vers 4. Jedoch, und jetzt kommt, was im Unsichtbaren passiert ist. Was ist im Unsichtbaren passiert vor 2000 Jahren? Jedoch, unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Das war nicht sichtbar, verstehst du? Natürlich waren Schmerzen sichtbar auf Jesus, weißt du? Aber ich glaube nicht, und das wäre Unsinn anzunehmen, ich glaube nicht, dass jedes Krebsgeschwür und jeder Virus und jedes Gebrechen und jeder verkrümmte Finger und so weiter in dem Moment sich am sichtbaren Körper von Jesus manifestiert. Das wäre gar nicht möglich, verstehst du? Da wäre ein einziges Krebsgeschwür gewesen und was weiß ich. Und also es ist halt vom Sichtbaren her gar nicht möglich. Das heißt, es war nicht sichtbar. Und doch war es im Geist die Realität, dass jede Krankheit, jeder Schmerz in dem Moment auf Jesus Christus lag. Wir aber, heißt es, wir hielten ihn für bestraft. Das ist der natürliche Mensch. Der beurteilt es natürlich. Der beurteilt es vom Sichtbaren her. Wir hielten ihn für bestraft. Von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch, jetzt kommt wieder das Unsichtbare. Jetzt kommt die unsichtbare Realität. Doch, was war die unsichtbare Realität? Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Halleluja. Amen. Und jetzt machen wir es mal ganz konkret. Wir nehmen zwei Dinge, die am Kreuz passiert sind, heute mal raus und machen es ganz konkret und praktisch. Das Erste, was am Kreuz passiert ist, sind eigentlich die zwei Hauptdinge. Ja. Das Erste, was am Kreuz passiert ist, ist, am Kreuz, das haben wir gerade gelesen, war die Strafe für unsere Sünden auf Jesus. Das heißt, auch das war nicht sichtbar. Ja. Du kannst durch all das Schreckliche, was am Kreuz sichtbar war, kannst du nicht zum Ausdruck bringen. Und es ist unmöglich, das darzustellen im Sichtbaren. Selbst der Passion-Film ist ein schwaches Bild im Endeffekt. Weil was wirklich passiert ist, als Jesus am Kreuz hing, war ja, dass er vollständig von Gott abgeschnitten wurde. Er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, er, der ohne Sünde war, sein Blut war sündlos. Ja, ich habe es, glaube neulich habe ich schon mal erwähnt. Sein Blut war sündlos, weil das Blut vom Vater, biologisch auch, vom Vater kommt das Blut her. Ohne die Samenzelle des Vaters kann sich überhaupt kein Blut bilden im Embryo. Das heißt, die Samenzelle des Vaters, das sagen die Mediziner heute, die haben das heute rausgefunden, vor 2000 Jahren, Gott wusste schon. Ja? Deswegen wusste er, dass er es so rum machen muss. Ich meine, Gott hätte ja auch sagen können, okay, die Samenzelle kommt vom Menschen und der Körper kommt, also die Eizelle kommt von Gott. Ja? Hätte er ja auch machen können, hat aber nicht gemacht, weil er genau wusste, dass der Same ist verantwortlich für das Blut. Indem Gott verhinderte, dass ein menschlicher Same in den Embryo oder dass ein menschlicher Same den Embryo von Jesus mitbildete, verhinderte er, dass die Erbsünde in das Blut von Jesus kam. Und somit blieb sein Blut sündlos. Somit war sein Blut sündlos, als es dort am Kreuz vergossen wurde. Es war sündlos. Es wurde sündlos dargebracht, stellvertretend für uns. Sündlos dargebracht. Es wurde besprengt. So wie sie im Alten Bund den Sündenbock hatten, das Blut von Böcken, wie es so schön heißt, den Sündenbock, den sie in die Wüste schickten und so weiter, das Blut von Tieren hatten, um für kurze Zeit die Sünde zu bedecken. So hat Gott, der Vater, das sündlose Blut von Jesus genommen, um ein für alle Mal die Sünde zu tilgen. Amen. Epheser 1,7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Sein sündloses Blut, gehe ich da nochmal drauf ein, sein sündloses Blut am Kreuz blieb für einen Moment nicht sündlos, in Anführungszeichen, weil unser aller Sünde im Unsichtbaren, nicht im Sichtbaren, aber im Unsichtbaren, unser aller Sünde auf ihn kam. Das Wort Gottes sagt, er wurde für uns zur Sünde. Amen. 2. Korinther 5, 21. Er wurde für uns zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden in ihm. Das heißt mit anderen Worten, was nicht sichtbar war für die Menschen war, dass jede Zielverfehlung, die Menschen jemals seit Grundlegung der Welt begangen hatten und die sie jemals begehen würden, bis Jesus wiederkommt und bis es keine Zielverfehlung mehr gibt, jede dieser Zielverfehlungen lag auf dem Körper von Jesus, spezifisch sozusagen auf dem Blutkreislauf von Jesus, auf dem Leben von Jesus, das Leben ist ja im Blut, also auf ihm als Person lag all das drauf in dem Moment. Und das hat ihn zu Tode gebracht. Weil das Wort Gottes sagt, Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist interessant, weißt du, Jesus ist nicht gestorben nur an den Nägeln oder so oder an den Wundmalen, der hätte noch viel länger leben können. Die anderen Gekreuzigten, das war nicht üblich, dass ein Gekreuziger schon nach ein paar Stunden starb. Jesus ist nicht an den Wunden an sich gestorben, sondern Jesus ist an dem Tod, der Lohn der Sünde ist, gestorben. Er ist den Tod des Sünders gestorben. Er ist deinen und meinen Tod gestorben. So tief geht tatsächlich die Sünde in unser aller Leben ohne Jesus, ohne das Blut von Jesus, dass nichts anderes die Konsequenz sein könnte als der Tod. Nichts anderes. Weißt du, egal wie gut du dich vielleicht gefühlt hast ohne Jesus oder zwischendurch dich auch manchmal jetzt vielleicht noch fühlst ohne Jesus, ich sag dir, ohne Jesus, ohne das Blut von Jesus ist nur der Tod das Ergebnis. Amen. Aber vor 2000 Jahren ist dieses Blut von Jesus geflossen. Es ist ein für alle Mal geflossen. Es ist so geflossen, dass es dir ein für alle Mal die sündige Natur oder dass ein für alle Mal deine sündige Natur auf ihm lag und mit ihm zu Tode gekommen ist. Und als Jesus auferstand von den Toten, ist ein neues sündloses Leben nicht nur für ihn selber, das er ja sowieso vorher schon hatte, sondern auch für dich und mich auferstanden. Amen. Und jetzt bist du nicht mehr Sünder, wenn du daran glaubst. Alles wird durch Glauben in Anspruch genommen. In dem Moment, wo du diesem Blut Jesu Christi glaubst, das ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was am Kreuz passiert ist. Das ist Abendmahl, ja, das Blut und der Leib. Zum Leib kommen wir gleich. Ja. Das Blut Jesu Christi. In dem Moment, wo du das Blut Jesu Christi für dich in Anspruch nimmst und sagst, ich glaube der Kraft seines Blutes für mich und für meine Sünde, in dem Moment bist du kein Sünder mehr, sondern in dem Moment bist du die Gerechtigkeit Gottes. Wenn du als Christ dieses Blut für dich in Anspruch nimmst, dann nimmst du nichts anderes in Anspruch als komplette Sündlosigkeit in dem Moment. Amen. Deswegen sagt der 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Es reinigt dich bis heute, weißt du, es reinigt dich ständig. Es ist eine beständige Reinigung. Manche Christen sagen, ja, wenn du musst deine Sünde bekennen und dann wirst du gereinigt. Ich sage dir, das ist nicht 100%, was das Wort Gottes sagt. Deine Sünde wird nicht deswegen gereinigt oder vergeben, weil du sie bekannt hast, sondern sie wird gereinigt und vergeben aufgrund dessen, was Jesus durch sein Blut für dich getan hat. Das Blut ist die Basis, nicht dein Bekenntnis. Deswegen habe ich das letzte Mal schon gesagt, wenn du wirklich das siehst, was da am Kreuz passiert ist, dann bist du dir bewusst, das heißt, weißt du, das heißt nicht, dass man nicht Sünden bekennen kann und manchmal auch soll, ja, weil das eine Hilfe ist für dich, dass du es los wirst. Amen. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, ist eine Hilfe. Ist kein Lehrsatz, so nach dem Motto, Gegenteil gilt auch. Ja? Wenn du eine bestimmte Sünde nicht bekennst, dann bist du sie auch nicht los. Ich sagte, wenn das so wäre, dann hätte keiner von uns eine Chance. Weil wem von euch sind alle Sünden, ich habe es letztes Mal schon gesagt, alle Sünden des Unglaubens, weil alles, was du nicht aus Glauben tust, ist Sünde. Ja, jeder Gedanke des Unglaubens, wem ist das immer bewusst und wer kann da ständig drüber Buße tun? Da wirst du ja verrückt. Kannst den ganzen Tag nur irgendwas bekennen, musst wieder suchen. Verstehst? Deswegen hast du das Blut Jesu Christi. Und das Blut Jesu Christi geht tiefer als die tiefste Sünde. Amen. Das reicht so tief, dass es bis zurückreicht zu Adam. Das reicht so tief, dass in dem Moment, wo du es für dich in Anspruch nimmst, dass es in dem Moment wirksam wird. Da ist die Kraft ist in dem Blut. Das Blut Jesu hat Kraft. Wenn du Abendmahl, wenn du das Blut Jesu stellvertretend, symbolisch, zu dir nimmst, weißt du, dann nimmst du die Kraft Gottes zur Reinigung zu dir. Und alles, was vielleicht bewusst oder unbewusst in dir noch nicht in göttlicher Ausrichtung ist, muss in dem Moment in göttliche Ausrichtung kommen. Und du bist 100% rein in dem Moment, wo du es tust. Halleluja. Wenn du dich bekehrst, passiert genau das. Pass auf, ich gebe dir noch eine Schriftstelle dazu, dann hast du es vor Augen. Römer 3, Vers 24 heißt es, ihn, nämlich Jesus, hat Gott hingestellt als einen Sühneort. Das ist das Kreuz, ja, am Kreuz. Hat Gott Jesus hingestellt als einen Sühneort. Nämlich durch den Glauben an sein Blut. Durch den Glauben an das, was dort am Kreuz im Unsichtbaren durch das vergossene Blut von Jesus passiert ist. Das sündlose Blut ist geflossen für das sündige Blut, sodass das sündige Blut, nämlich dein Blut, zu sündlosem Blut wird. Amen. Halleluja. Jemand hat sogar mal gesagt, ich habe es nicht nachgeprüft, aber jemand hat es mal gesagt, ich glaube, Kenyon hat es gelehrt, ich weiß aber nicht, wo er es her hat, ehrlich gesagt. Er hat in einem Buch geschrieben, dass man sogar das Blut eines Wiedergeborenen medizinisch unterscheiden kann von dem Blut eines Nicht-Wiedergeborenen. Gesagt, kann ich mir gut vorstellen, wenn es bisher noch nicht die Mediziner herausgefunden haben, werden sie es wahrscheinlich eines Tages rausfinden, ist nur eine Frage der Methode wahrscheinlich. Aber er hat gesagt, es ist schon passiert. Ich weiß aber nicht, ich habe es nicht nachgeprüft. Aber egal, ob es im Sichtbar nachprüfbar ist, im Geist ist es definitiv passiert. Amen. Im Geist ist es definitiv passiert. Durch den Glauben an sein Blut, nämlich zum Erweis seiner Gerechtigkeit, weil das ist Gottes Art der Gerechtigkeit, wegen des Hingehenlassens, jetzt kommt's, wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter der Nachsicht Gottes zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Das heißt, mit anderen Worten, in dem Moment, wo du das Blut Jesu Christi, und das machen wir heute Abend auch gemeinsam, in dem Moment, wo du das Blut Jesu Christi für dich im Glauben in Anspruch nimmst, in dem Moment gehen alle Sünden, die vorher passiert sind oder die dir bewusst sind oder auch nicht bewusst sind, alles, was irgendwo Sünde in deinem Leben war, geht dahin in dem Moment. Das heißt, das Hingehen lassen der vorher geschehenen Sünden. In dem Moment, wo du zum Sühneort kommst, im Geist, im Glauben, geht die Sünde dahin. Halleluja. Ist das eine gute Sache? Halleluja. Amen. Und das ist wirksam. Verstehst du? Das ist eine wirksame Kraft. Das ist nicht nur eine schöne Sache. Oh ja, schöne Theorie, schöne Theologie. Sondern in diesem Blut, das sagt das Wort Gottes, das sagt Paulus, in diesem Blut, das ist ja die Kraft des Evangeliums. In diesem Blut ist also die Kraft, genau diese Reinigung zu bewirken. Also, pass auf. Wenn du jetzt heute Abend hier bist, als erstes, machen wir das einfach mal zusammen. Schließ einfach mal deine Augen und schau einfach mal auf Jesus am Kreuz von Golgatha. Im Geist. Stell dir das einfach vor, so wie du es dir vorstellst, am Kreuz von Golgatha. Du machst dir jetzt das Wort bewusst. Ja, du hast es gehört, jetzt machst du es dir bewusst. Du siehst dort Jesus am Kreuz von Golgatha und du siehst, wie er verblutet und wie er nicht nur verblutet im Sichtbaren, sondern wie mit seinem Blut all das, was in deinem Leben jemals gegeben hat an Zielverfehlung und auch all das, was es in deinem Leben jemals geben wird an Zielverfehlung, wie das mit dahin geflossen ist. Wie das mit geflossen ist. Es war auf ihm drauf, das hat ihn zu Tode gebracht. Deswegen hat er gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war auf ihm drauf und mit ihm ist es für dich hingegangen. Das heißt, es ist jetzt, wenn du das im Glauben ergreifst und ihm dafür dankst, dann ist es nicht mehr in deinem System, sondern es ist mit ihm gestorben und er hat in der Auferstehung den Sieg darüber errungen. Und du hast ein komplett neues Leben. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wenn es irgendwas gibt, pass auf, wenn es irgendwas gibt, gerade jetzt, was dir akut vielleicht noch bewusst war, wo du sagst, wow, heute den Tag über, oh, vorher, da war ich nochmal total genervt zu meinem Mann oder zu meiner Frau oder da war irgendwas. Also dann kannst du es bekennen, das ist eine Hilfe. Weil das, was dir bewusst ist, kannst du bewusst loslassen, das hilft dir, dann wirst du frei. Also sagst du, Vater, vergib mir, wo ich genervt war oder wo ich jetzt heute das oder das, einfach wo ich da daneben war. Ich bekenne dir es jetzt. Und ich gebe es mit Jesus, mit seinem Blut ans Kreuz und da fließt es dahin. Kannst du jetzt machen, bekennen Sie ihm einfach. Wenn es da nichts gibt, was dir jetzt bewusst ist, dann nimmst du einfach im Glauben sein Blut für dich in Anspruch, das dich reinigt von jeder bewussten oder unbewussten Sünde, von jeder Unreinheit, von jeder Verunreinigung, von allem, was vielleicht auch von außen an dich rangekommen ist, von jedem Bild, das deine Seele verunreinigen wollte. Manchmal kannst du es ja gar nicht verhindern, irgendwelche Bilder zu sehen, die nicht unbedingt die Reinheit in Person sind. Davon hat das Blut die Kraft, dich zu reinigen. Ja? Also nimmst du es jetzt im Glauben in Anspruch, sagst danke, Vater, sag mal danke, Vater, für dein Blut, das mich jetzt reinigt, weil ich glaube deinem Erlösungswerk. Danke für die Kraft deines Blutes, durch die ich gewaschen werde, gereinigt werde, vollkommen gemacht werde. Danke, dass es gerade jetzt passiert. Auch alle, die ja über online das sehen, es passiert gerade jetzt bei dir, auch in deinem Zimmer, mach das einfach mit. Sag danke, dass es gerade jetzt passiert. Ich nehme Sündlosigkeit in Anspruch. Danke, Jesus, dass du zur Sünde wurdest, damit ich die Gerechtigkeit Gottes würde. Danke für diesen Tausch. Danke für diese Reinigung. Halleluja. Wow. Danke, Jesus. Wow, da ist Power, da ist Power. Da verschwinden Dinge, da verschwindet Verdammnis, da verschwindet einfach Unwohlsein in deiner Haut, da verschwindet irgendwelche Dinge, oh, ich bin nicht so vollkommen, ich bin nicht, das verschwindet, das komische Denken verschwindet. Da verschwindet Dinge, die dir bewusst waren, wo dich gedrückt haben, wo du gemerkt hast, oh, das tut meine Gemeinschaft mit Gott stören, das verschwindet einfach. Wenn es irgendwas gab in deinem Leben, wo du genau weißt, weißt du, manchmal, es gibt ja Dinge, die machst du falsch und dann werden sie dir bewusst und dann gibt's manchmal Dinge, wo Leute noch, auch manchmal Christen, noch gewohnheitsmäßig in bestimmten Sünden leben und du weißt genau, gewohnheitsmäßig, das ist Sünde in meinem Leben und du hast jetzt gerade das bekannt und du hast gerade dich reinigen lassen, dann gilt einfach für dich, entscheide dich, es loszulassen. Entscheide dich, es hinfort nicht mehr zu tun. Entscheide dich, dein Leben in Ordnung zu bringen. Wenn du bisher, was weiß ich, Sex außerhalb der Ehe praktiziert hast, dann entscheide dich, es nicht mehr zu praktizieren. Wenn du bisher Pornografie geguckt hast, dann entscheide dich, es nicht mehr zu gucken. Wenn du Befreiung brauchst davon, dann entscheide dich zu glauben, dass Gott dich jetzt befreit durch die Kraft seines Blutes. Entscheide dich konsequent zu glauben, dass du frei bist, dass du in dieser Freiheit gehen kannst, dass diese Freiheit dir gehört. Die Kraft seines Blutes ist da, um dich zu reinigen. Auch wenn du nochmal fällst, ist die Kraft seines Blutes wieder da. Aber du stellst dich drauf. Weißt du, egal, ob du schon immer alles 100% auf der Reihe hast zu jedem Zeitpunkt, du bist trotzdem durch das Blut Jesu die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Dein Ausgangspunkt ist Gerechtigkeit. Dein Ausgangspunkt ist nicht mehr der Fehler, dein Ausgangspunkt ist nicht mehr die Sünde, sondern dein Ausgangspunkt ist die Gerechtigkeit Gottes. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja. Sag mal, danke Jesus. Amen. Danke Jesus für dein Blut. Halleluja. Danke, dass es mich gereinigt hat. Und danke, dass es mich führt und leitet. Auch in meinem Leben. All die Dinge zu besiegen, die mich noch binden wollen. Und all die Dinge in Ordnung zu bringen, die mich das Ziel verfehlen lassen würden, wenn ich sie weiter tun würde. Danke für die Kraft deines Blutes. Danke, Jesus. Wow. Wow, ich kann es spüren hier im Raum. Das ist wie wenn das Blut Jesu alles überflutet und alles durchflutet. Halleluja. Das ist so gut. Weißt du, das ist so gut. Weißt du, immer wenn du Abendmahl feierst und das Blut zu dir nimmst, dann mach dir das bewusst. Ja? Du kannst ja auch für dich allein zu Hause tun. Mach dir das bewusst. Wenn du spürst, wow, ich muss mir mal wieder so richtig bewusst machen, diese Reinheit durch das Blut Jesu, diese Kraft des Blutes Jesu, dann gib dir das, nimm dir das, lies es im Wort, was Jesus gesagt hat. Er hat gesagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Verstehst du? Nicht zum Gedächtnis, ja, dass wir uns daran erinnern, dass er das vor 2000 Jahren getan hat, einfach nur, sondern dass wir uns daran erinnern, was für uns darin passiert ist. Verstehst du? Nicht nur erinnern daran, dass wir sagen, wow, Jesus, was war das für ein Toller, dass der am Kreuz gestorben ist, dass der das alles auf sich genommen hat, ist ja der Hammer. Verstehst du, das ist auch gut. Aber noch besser ist, wenn du erkennst, was es für dich bedeutet. Amen. Und was es mit dir gemacht hat. Du bist jetzt die Gerechtigkeit Gottes. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn du gesündigt hast, dann ist dir vergeben. Und wenn du gegen mich gesündigt hast, dann vergebe ich dir jetzt. In Jesu Namen. Amen. Amen. Weil das ist auch sehr wichtig. Gott sagt, das Wort Gottes sagt, vergebt einander eure Sünden. Denn wenn ihr euch einander eure Sünden nicht vergebt, wird auch euch nicht vergeben werden. Das heißt, es ergibt sich direkt aus seinem Blut. Das Blut der Waschung gilt nicht nur für dich, sondern es gilt auch für deinen Nachbarn. Wenn jemand dich um Vergebung bittet, weil er gegen dich gesündigt hat, dann wage es nicht, noch irgendetwas gegen ihn festzuhalten. Sondern sieh das Blut Jesu auch über ihn gehen. Also das ist der Schlüssel auch für Vergebung, weil Unvergebenheit ist eines der größten Hindernisse wirklich für die Gemeinschaft mit Gott und damit für den Segen in deinem Leben. Und durch das Blut Jesu ist dir alles gegeben, um vergeben zu können. Sieh auch deinen Mitbruder, Mitschwester oder auch den Menschen in der Welt, der dich verletzt hat. Sieh ihn im Geist bereits bedeckt durch dieses Blut. Weißt du, dieses Blut ist für alle geflossen. Paulus sagt 2. Korinther 5, 14, er ist für alle gestorben. Er ist auch für die gestorben, die es nur gar nicht glauben. Aber du glaubst es, also glaub es auch für sie. Sieh sie so an, verstehst du? Und sie werden plötzlich merken, wow, da ist ja ein Freiraum. Wenn ich mit dem zusammen bin, da ist da ein Freiraum. Der lässt mich los. Der trägt mir nicht ständig irgendwas nach. Der legt mich nicht fest auf dem, wie ich vorher mal war. Sondern der vergibt mir tatsächlich. Das wird er vielleicht nicht so denken, vergeben. Aber er wird sagen, wow, da fühle ich mich irgendwie frei. Da fühle ich mich losgelassen. Das heißt, leben aus der Kraft des Blutes heraus. Leben für dich selber und für die anderen. Für dich ist genauso wirksam, wie du es an andere weitergibst. Wenn du anderen schnell vergibst, kannst du davon ausgehen, dass es auch bei dir schnell wirksam wird. Amen. Weil du glaubst es dann. Du sagst, wow, ich habe dem anderen vergeben. Ich glaube, ich sehe nichts mehr, ich sehe keinen Fehler mehr. Also, ich habe das Blut Jesu für mich in Anspruch genommen. Also sehe ich auch keinen Fehler mehr bei mir. Halleluja. Amen. Das hat die Kraft. Wenn du es Menschen weitergibst, genauso wie, wie wir es jetzt gemacht haben, kannst du es an andere Menschen weitergeben. Du kannst ihnen vielleicht nicht die ganze Botschaft predigen, die ich jetzt gepredigt habe, oder all das erzählen, aber du bist ein lebendiges Zeugnis dafür. Weißt du, wenn jemand, es gibt viele Menschen, die leiden unter Schuldgefühlen. Es gibt viele Menschen, denen ganz tief drin eigentlich bewusst ist, dass irgendwas in ihrem Leben schief läuft. Man nennt es Zielverfehlung. Amen. Und ich bete, dass es noch mehr Menschen bewusst wird. Weil für viele, viele Menschen in diesem Land läuft einiges schief, momentan noch. Aber das Blut Jesu ist vor 2000 Jahren bereits geflossen, um es ungeschehen zu machen. Und um sie völlig in die Ordnung Gottes zu bringen und in die Gerechtigkeit. Amen. Sag mal, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Halleluja. Das ist dein Stand. Verstehst du? Ob du jetzt jede Sünde deiner Vergangenheit bekannt hast oder nicht, das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass du frei davon bist. Entscheidend ist, dass... Weißt du, wenn du in der Vergangenheit, was weiß ich, geraucht hast und jetzt rauchst du nicht mehr, dann musst du jetzt nicht unbedingt noch bekennen, ja, ich habe vor 20 Jahren geraucht, damit du dann frei bist. Verstehst? Entscheidend ist, dass du frei bist. Amen. Okay, gut. Halleluja. Halleluja. Zweitens, was machen wir uns noch bewusst? Wir machen uns bewusst, jedoch unsere Krankheiten, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wenn du die Gerechtigkeit Gottes bist, schau, man könnte es so sagen, manchmal sage ich ja, wie lange kann sich Krankheit in der Herrlichkeit Gottes halten? Überhaupt nicht. Gut. Andere Frage, wie lang hat Krankheit ein, oder wie viel Bleiberecht hat Krankheit angesichts vollkommener Gerechtigkeit? Wo ist das Anrecht für Krankheit, wenn du vollkommen gerecht bist? Wo ist das Anrecht für Krankheit in der Gerechtigkeit Gottes? Ja, Gott kann nicht krank sein, weil er vollkommen gerecht ist. Wenn du vollkommen gerecht bist, hat damit Krankheit ihr Recht verloren. Krankheit kann nur auf dem Boden von Ungerechtigkeit, also von Sünde, überhaupt grassieren. Es geht überhaupt nicht anders. Wenn das Urproblem, wenn die Wurzel gekappt ist, dann stirbt auch die Pflanze ab. Richtig? Wenn du die Wurzel einer Pflanze bei dir im Garten kappst, dann wird die Pflanze nicht mehr lang leben. Die Wurzel ist die Sünde, die Pflanze ist die Krankheit. Wenn du die Wurzel kappst, stirbt die Pflanze ab. Amen. Das ist das Wort vom Kreuz. 1. Petrus 2, 24, da hast du diesen Zusammenhang, diese beiden Dinge. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben. Das ist die Gerechtigkeit, durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Aus der Gerechtigkeit folgt unmittelbar die Heilung. Als Jesus Christus, ich habe es vorher schon gesagt, vor 2000 Jahren am Kreuz hing, waren im Geist alle deine, meine und die Krankheiten der gesamten Menschheit, die es jemals gegeben hat und die es jemals geben wird, alles, was der Teufel sich in der Vergangenheit hat einfallen lassen und alles, was er sich in der Zukunft an Krankheiten noch einfallen lassen wird, all diese Krankheiten lagen auf dem Körper von Jesus. In seinen Wunden, auf seinem zerschlagenen Leib, weißt du, waren nicht nur die Dornen, die Haut aufgerissen haben. Da waren nicht nur diese Metallstücke oder Metallnägel, die auf den Peitschen der Geißler waren, die seinen Rücken aufgerissen haben, sondern in diesen Wunden waren alle unsere Krankheiten mit drin. Amen. In dem Moment, wo du das siehst, können die Krankheiten nicht mehr auf dir bleiben. So einfach ist es eigentlich. Das ist die Kraft des Wortes. Ja? Matthäus 8, 17 heißt es, er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Das heißt, du siehst jetzt am Kreuz von Golgatha deine Krankheiten hängen Und somit sind sie nicht mehr auf dir. Amen. Dort sind sie mit Jesus zu Tode gekommen. Dort wurden sie mit Jesus weggenommen und fortgetragen. Jesus ist auferstanden aus den Toten und er hat damit den Sieg über die Krankheiten errungen. Der Preis war extrem hoch, aber er war extrem wirksam. Halleluja, Halleluja. Psalm 107, Vers 20, habe ich schon gesagt, er sandte sein Wort und heilte sie. Allein dadurch, dass du dir bewusst machst, das machen wir jetzt auch zusammen, heute werden einige Heilungen hier passieren, sowohl hier im Raum als auch über Video. Allein dadurch, weißt du, ohne Handauflegung oder irgendwas, allein dadurch, dass wir das im Geist sehen, was am Kreuz vor 2000 Jahren passiert ist, während Jesus im Sichtbaren verblutet ist und seine Wunden, er aus allen Wunden blutete und seine Wunden einfach dieses furchtbare Bild darboten, ja, dass er so entstellt war, dass er kein Mann mehr war oder kein Mensch mehr war oder nicht mehr wie ein Mann aussah, nicht mehr wie ein Mensch aussah. Ja. Damals vor 2000 Jahren waren alle diese Krankheiten mit Jesus am Kreuz. Und vollkommen egal, was der Arzt gesagt hat oder was irgendjemand gesagt hat, dieses Werk ist außer Raum und Zeit wirksam. Es ist das vor Grundlegung der Welt geschlachtete Lamm und es ist das bis zum Ende der Zeiten geschlachtete Lamm. Das heißt, genauso wie es vor 2000 Jahren wirksam wurde, so ist es heute wirksam. Genau im Jetzt. Wenn du es im Jetzt glaubst, wird es im Jetzt wirksam. Was heißt Glauben? Glauben heißt es, sich bewusst zu machen. Glauben heißt es, zu sehen. Weißt du, das kannst du auch einem Menschen sagen um dich herum. Du kannst einfach sagen, hey, wenn ein Mensch einen bestimmten Schmerz hat, sag einfach zu ihm, hey, Jesus hat diesen Schmerz für dich getragen vor 2000 Jahren. Sieh es einfach mal auf Jesus. Dann ist es nicht mehr auf dir. Und dank ihm dafür, was er getan hat. Und lass dich hineinfallen einfach in diese Realität. Halleluja. Schließ einfach mal deine Augen. Halleluja. Halleluja. Vielleicht bist du hier oder über online und du hast irgendwo Schmerzen in deinem Körper. Oder du hast irgendwo eine Bewegungseinschränkung. Oder du hast ein Organ, das nicht richtig funktioniert. Oder du hast irgendeine Krankheit in deinem Körper. Oder irgendein Unwohlsein oder irgendein Gebrechen. Was auch immer es ist, wie auch immer es ausschaut, was auch immer die Ärzte gesagt haben. Die Wunden von Jesus gehen tiefer, als diese Krankheit jemals gehen konnte. Und wenn die Ärzte sagen, ja, es ist schon im Blut, und wenn die Ärzte sagen, ja, es ist schon im Gehirn oder wo auch immer, verstehst du, oder ja, es hat schon gestreut oder was auch immer, verstehst du, dass die Wunden von Jesus gehen tiefer als die Krankheit. Halleluja. Also leg mal deine Hand auf die Stelle, wo das Problem ist, oder wenn du nicht weißt, wo du deine Hand hinlegen sollst, weil du es nicht so genau lokalisieren kannst, leg einfach deine Hand auf deinen Kopf, oder weil es mehrere Sachen sind, leg einfach deine Hand auf deinen Kopf. Und nimm einfach mal bewusst jetzt diese Krankheit, dieses Gebrechen, diese Einschränkung oder was auch immer es ist, nimm es einfach mal ganz bewusst und sieh es mit den Wunden von Jesus, mit den Striemen, ja, diese Striemen, das finde ich besonders deutlich. Also diese Striemen wurden Jesus gezogen, als diese Peitschen mit diesen Metallnägeln seinen Rücken runtergingen. Und in diesen Wunden waren nicht nur Wunden im Natürlichen, das waren nicht nur sichtbare Wunden, sondern in diesen Wunden war deine Krankheit, waren deine Schmerzen, waren deine Probleme, all das war da drin. Also sieh es da. Und jetzt fang an, ihm zu danken und sag, danke Jesus, dass du es vor 2000 Jahren genommen hast und dass du es ans Kreuz weggetragen hast und mit dir fortgenommen hast und dass du es in der Auferstehung besiegt hast. Danke dafür, dass ich es nicht mehr tragen muss. Ich lasse es jetzt los. Es gehört mir nicht. In Jesu Namen. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jetzt nimm die Hand weg und jetzt befehle ich in dem Namen Jesu Christi jedem Schmerzen, jeder Einschränkung, jeder Krankheit, jeder Funktionsstörung deiner Organe oder deines Körpers, deiner Muskeln, deiner Sehnenbänder, Bänder, Nerven, deiner Wirbel, deiner Bandscheiben, jeder Störung deines Körpers. Ich befehle diesen Störungen jetzt zu weichen, in dem Namen Jesu Christi. Durch die Wunden Jesu befehle ich deinem Körper im Namen von Jesus, dass er geheilt ist jetzt durch die Kraft des vor Grundlegung geschlachteten Lammes in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Und ich setze jetzt die Auferstehungskraft frei in deinem Körper. Und ich sage, Schmerzen weicht, Krankheit weicht, Schwäche weicht, in Jesu Namen. Und wir sehen es jetzt gehen. Wir sehen es jetzt gehen, in Jesu Namen. Wir sehen es jetzt gehen. Halleluja, Halleluja. Und jetzt ergreif es. Und jetzt ergreif es. Wie machst du das? Du stehst am besten auf da, wo du bist und wenn du irgendetwas, wenn du irgendwo Schmerzen hattest, irgendeine Einschränkung hattest, tu etwas, was du nicht tun konntest. Wenn du irgendwas in deinem inneren Organ war, dann schüttel es einfach ab. Mach es einfach bewusst. Steh einfach auf und tu etwas, was du nicht tun konntest oder schüttel es einfach ab, was auch immer gewesen ist, gerade jetzt in Jesu Namen mit aller Entschiedenheit. Das Wort ist ausgegangen. Er sandte sein Wort und halte sie. Auch euch in eurem Wohnzimmer online. Er sandte sein Wort und halte dich. Halleluja. Es passiert jetzt. Es passiert jetzt. Halleluja. Es passiert jetzt da, wo du bist. Es passiert jetzt in Jesu Namen. Es passiert jetzt. Halleluja. Geh einfach jetzt hinein. Tu etwas, was du nicht tun konntest. Es passiert jetzt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Ergreif es. Ergreif es. Ergreif es. Ergreif es. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Während du einfach reingehst, lese ich dir ganz kurz ein Zeugnis vor, was ich gerade heute noch bekommen habe von einer Teilnehmerin auch der Herrlichkeitsschule, wahrscheinlich Online-Teilnehmerin, so wie es klingt. Sie schreibt hier, hallo, ich bin seit April Teilnehmerin der Herrlichkeitsschule. In einer Predigt, die ich per Download gehört habe, sagte der Pastor, dass Wunder außer Raum und Zeit geschehen und man sich diese auch ziehen kann, wenn man zu Hause ist. Das ist jetzt für alle, die online sind. Während eines Heilungsgottesdienstes bekam der Pastor eine Vision von einer Frau, deren Blase fortwährend lief. Ich hatte zwar kein Blasenproblem, aber seit Jahren einen sehr schwachen Beckenboden mit den daraus resultierenden Problemen, die echt unangenehm waren. Also offensichtlich inkontinent oder sowas. Als der Pastor ein Heilungsgebet sprach, hatte ich den starken Eindruck, dass ich mir die Heilung von zu Hause aus ziehen sollte. Als ich das, in Klammer mit bibberndem Herzen, tat, spürte ich deutlich, wie Kraft in meinen Muskel kam. Halleluja, danke Papa, du hast mich in diesem Bereich geheilt. Halleluja. Danke Jesus. Und genau das passiert jetzt online und es passiert jetzt hier. Halleluja. Test es einfach, wenn du Schmerzen hattest. Ich möchte mal ganz kurz fragen, wer spürt, dass Schmerzen jetzt, der hier ist, ich kann jetzt die online nicht fragen, aber wer spürt, dass Schmerzen ihn gerade jetzt verlassen haben? Melde dich einfach mal. Hier, 1, 2, 3, Halleluja, 4, Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Wer merkt, dass ihn eine Bewegungseinschränkung gerade jetzt verlassen hat, da wo eine Bewegungseinschränkung war und jetzt ist die Bewegung nicht mehr eingeschränkt, so wie sie vorher eingeschränkt war? Melde dich einfach mal. 1, 2, 3, 4, 5, wow, Halleluja, 6, Halleluja, danke Jesus, wow, geben wir mal Jesus die Ehre, Halleluja, Halleluja. Wer spürt, dass ihn irgendwelche anderen Symptome verlassen haben, in irgendeiner Form? Wer spürt es? Manchmal kann man das spüren, wenn ich, so wie sie zum Beispiel, sofort gespürt, wie die Kraft in den Muskel kam. Später konnte sie dann testen, dass sie tatsächlich nicht mehr diese Probleme hatte, aber sie hat gespürt, dass diese Kraft in den Muskel kam. Wer hat irgendwie sonst gespürt, dass die Kraft Gottes in seinen Körper kam? Ja, da, 1, Halleluja, okay, Halleluja, weiß den Herrn. Okay, nur ganz kurz, bevor wir Pause machen, wer merkt, dass heute Abend Beschwerden weggegangen sind, die dich über längere Zeit, also ich sag mal mindestens 6 Monate bereits gequält hatten und du merkst jetzt, wie es komplett weggegangen ist. Wer merkt es? Dann gibst du mal kurz Zeugnis. Okay, was ist bei dir passiert? Halleluja. Was ist passiert? Halleluja. Die Schmerzen, die bei mir gegangen sind, ich meine, die haben mich schon längere Zeit geplagt. Wie lange hatten die dich geplagt? Und das waren schon mehrere Wochen. Und da konnte ich meinen linken Arm niemals richtig nach hinten drehen. Ja, der Schmerz in den Schultern ganz gewaltig. Ja, also nicht gewaltig nur, ich habe es gespürt, es waren Schmerzen da. Ja. Und rechts jetzt? War überhaupt nichts und links ist weg. Ist weg. Halleluja, ist Amen. Weg. Das hing dort am Kreuz von Golgatha. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Möchte noch jemand erzählen? Ein zweites können wir noch. Ja, Leo, was ist bei dir passiert gerade? Ich habe letzte Zeit immer starke Rückenschmerzen und jetzt kam ich zum Gottesdienst, habe ich wirklich Schmerzen gehabt. Ich habe heute Frühschicht schon gearbeitet und jetzt sind die Schmerzen ganz weg. Wow, Halleluja, Amen. Und die kommen nicht mehr wieder. Halleluja. Ich könnte jetzt noch viele, weil es waren insgesamt, glaube ich, 12 oder 13 Leute, die sich gemeldet haben, die irgendwelche Dinge erlebt haben. Ich könnte jetzt jeden einzelnen Zeugnis geben lassen von dem, was passiert ist. Schau, keinem wurde die Hand aufgelegt. Amen. Das ist das, was ich dir zeigen wollte. Ohne Handauflegung, ohne dass wir spezifisch jetzt geglaubt haben für einen speziellen Herrlichkeitsraum oder irgendetwas, allein durch das Ausgehen des Wortes sind die Wunder passiert. Amen. Das ist die Kraft des Wortes Gottes. Halleluja. Sag mal, danke Jesus für das Wort vom Kreuz. Danke Jesus für das Wort des Evangeliums. Danke Jesus für das Wort des Glaubens, das wir predigen. Danke, dass es in sich die Kraft hat zum Heil jedem, der daran glaubt. Danke Vater. Danke Vater. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast als eine sichere Grundlage. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Ich wünsche euch die beste Pause. Wir machen 10 Minuten Pause. Kurz nach 9 geht's dann weiter. Und in der zweiten Stunde haben wir heute etwas Besonderes vor. Es wird nämlich eine Lektion sein zum Thema Evangelisation aus der Herrlichkeit. Herrlichkeitsevangelisation. Und da werden wir unsere Expertin Manuela dazu hören. Halleluja. Amen. Okay. 10 Minuten geht's weiter.